Hood. Dein Herzog friert den Arsch sich wund. Er sitzt im Matsch, er sitzt im Dreck, sein goldener Mantel voller Fleck. Kleine Leute stehen in Neuss, wir sind klein, doch frech und stolz. Mit Apfelwurf und Kinderhand vertreiben wir das Feindesland. Ha, ha, ha, wir lachen sehr. Burg und du kannst nicht mehr. Suppe aus Schuh und Stein, doch komm nicht zur Stadt hinein. Ihr Riesenheer, das stinkt nach Kohl. Ihr trefft kein Tor, denn ihr seid hohl. Kleine Leute stehen in Neuss, wir sind klein, doch frech und stolz. Mit Apfelwurf und Kinderhand vertreiben wir das Feindesland. Ha, ha, ha, wir lachen sehr. Burg und du kannst nicht mehr. Ritter glänzt im goldenen Kleid, doch schießt daneben jederzeit. Wir werfen Steine auf Karls Haupt, hat der doch an den Sieg geglaubt. Kleine Leute stehen in Neuss, wir sind klein, doch frech und stolz. Mit Apfelwurf und Kinderhand vertreiben wir das Feindesland. Ha, ha, ha, wir lachen sehr. Burg und du kannst nicht mehr. Kommt mit starker Macht, dann wird Burgund ganz klein gemacht. Dann zieht ihr heim mit schiefer Kron und Neuss singt laut in Spott und Hohn. Kleine Leute stehen in Neuss, wir sind klein, doch frech und stolz. Mit Apfelwurf und Kinderhand vertreiben wir das Feindesland. Ha, ha, ha, wir lachen sehr. Burg und du kannst nicht mehr. Burg und du wirst versauern.